Facebook widerspricht. Ein russisch-amerikanischer Uni-Professor habe die Daten erschlichen und entgegen der Vereinbarung an Cambridge Analytica weitergegeben. Damit sei es möglich gewesen, Techniken zu entwickeln, mit denen das Unternehmen später das Wahlkampfteam Trumps unterstützen konnte. Cambridge Analytica hatte zudem Verbindungen zu Trumps rechtsgerichtetem Wahlkampfstrategen Steve Bannon. Facebook erklärte, es habe seine Beziehungen zu Cambridge Analytica ausgesetzt. Grund seien die Vorwürfe, dass das Unternehmen die unrechtmäßig erhaltenen Daten aufbewahrt und nicht, wie behauptet, gelöscht habe.